إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد بالحقيقة أن يستقيم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Brothers and sisters in Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Thema dieser Sitzung, inshallah, wird heute sein, ein Hadith. Wir werden heute einen Hadith nehmen, der so berühmt ist wie kein anderes von den Hadithen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir wollen heute den Muslimen zeigen, wie wertvoll und wie viel Weisheit in den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam steht. Weil wir leben in Zeiten, wo viele Menschen heute, wenn man den Satz, der Prophet hat gesagt, ja, ja, habe ich gehört, ich weiß das, mein Gott, der Prophet hat, mein Vater hat mir das erzählt, heute hat sich verbreitet unter Muslimen, der Prophet hat gesagt, woher kommt das, wer hat das gesagt, keine Ahnung. Und wir wollen gucken, wie viel Weisheit aus diesem Hadith zu entnehmen ist. Dieser Hadith, wundert euch nicht, geht um diesen Mann, der 99 Seelen getötet hat. Da sagt einer, ja, ich kenne ihn. Über Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu wa Allah, überliefert im Bukhari ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in dem Buch der Propheten über die Kinder Israels sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es lebte ein Mann vor euch. Dieser Mann hat 99 Seelen getötet. فعرضت له التوبة. Eines Tages spürte Reue in seinem Herzen. Hatte gefragt, zeigt mir den Gelehrtesten dieser Erde. Haben sie ihm gesagt, dort gibt es einen Priester, geh zu ihm. Dieser Priester war ein enthaltsamer, ein sehr religiöser Mensch. Hatte ihn gefragt, ich habe das und das getan. Gibt es Reue für mich? Gibt es die Möglichkeit, dass Allah mir vergibt? Sagte der eine, du hast 99 Seelen getötet und kommst, um zu fragen, ob dir vergeben wird. Hat sein Schwert rausgezogen und hat ihn getötet. Dieser Mann fragt weiter, zeigt mir jemand, der am meisten Wissen hat auf dieser Erde. Haben sie gesagt, dort gibt es einen Priester, Gelehrter, der kann dir vielleicht helfen. Der ist zu ihm gegangen, hat gesagt, ich habe 99 Seelen getötet. Gibt es Dauer für mich? Hat er gesagt, nein. Und wer schließt die Tore der Vergebung außer Allah? Drittens, geh zum Dorf Masra. Dort gibt es Menschen, die gute Taten tun. Geh zu ihnen, tu mit ihnen gute Taten. Auf dem Weg holt sich Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele. Also er stirbt. Und dann kommen die Engel der Peinigung, der Strafe und die Engel der Barmherzigkeit. Ein Teufel sagt, dieser Mann gehört mir. Denn seitdem er lebt, hat er nicht ein einziges Mal meine Befehle sich widersetzt. Die Engel der Barmherzigkeit sagen, wie? Der war doch auf dem Weg zur Reue, er hat Reue gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte einen Mann, also einen Engel, der gesagt hat, ihr solltet die Strecke messen zu Kafra, also zu dem Dorf, an dem er rausgekommen ist, wo er dort 99 Seelen getötet hat, und die Strecke zu dem Dorf, wo er hin wollte, Nasser. Zu dem Dorf, was Masra ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu der Erde, wo er herausgekommen ist, entferne dich. Und sagte zu dem Ort, wo er hin wollte, komm näher. Dann haben sie die Strecke gemessen, fanden sie, dass er näher zu dem Dorf war, wo er gute Taten hätte tun können, als zu dem Dorf, wo er rausgekommen ist. Diesen Hadith kennt ihr bestimmt und die meisten Muslime kennen ihn. Derjenige, der 99 ist, 8 Jahre alt. Was können wir aus diesem Hadith lernen? Heute will ich euch zeigen, wie viel Weisheit aus so vielen Worten des Propheten Muhammad zu lesen ist. Erstmal haben wir hier eine Geschichte über einen Mann vom Volk Israels. Rasulullah sallam, wie bei dem Bazar berichtet, mit einer guten Überlieferung, sagte Rasulullah sallam, Hadithu an Bani Israel, fa inna fihim al-ajab. Berichtet über das Volk Israels, denn darin steckt unheimlich viel Seltsames. Warum? Warum ist das so wichtig für uns? Weil diese Gemeinde, gerade die Juden, hat viel länger gelebt als andere Nationen. Das ist das Erste. Also wenn eine Gemeinde sehr lange lebt, erlebt sie vieles. Das ist das Erste. Das Zweite, zu ihnen wurden Hunderte von Propheten entsandt. Also gibt es auch für uns als Muslime unheimlich viele Geschichten, die wir oder daraus lernen können. Also Rasulullah sallam sagt, berichtet über das Volk Israels, denn sie haben einiges erlebt und durchgemacht. Dieser Mann tat eine schwere Sünde. 99 Seelen hat er getötet. Der Koran spricht über denjenigen, der eine Seele tötet. Und Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, wie bei Bukhari, sagt, das Erste, wonach die Menschen sich rechtfertigen müssen, glaube ich gerne, ist das Blutvergießen. Und die Gelehrten haben sich auch mit diesen Angelegenheiten, wie bei Bukhari, ist Sa'id ibn Husayn, ein Tabi, ist gekommen, Leute sind zu ihm gekommen von den Kufa und sagten sie, für denjenigen, der einen Mu'min tötet, gibt es Reue für ihn? Jemand, der gläubig ist, wurde getötet. Gibt es Taube für ihn? Hat er gesagt, er schrieb, ich gebe euch die Antwort. Guck mal, Sa'id ibn Husayn war ein Großgelehrter. Subhanallah, dass dieser Mensch sagt, nein, ich gehe zu jemandem, der mehr Wissen hat als ich. Zu wem ist er gegangen? Zu Bach. Wer ist Bach? Ibn Abbas, der wurde der See genannt. So viel Wissen hatte er, mashallah. Haben sie gefragt, wenn jemand einen Mu'min tötet, gibt es Reue für ihn? Sagte er, Thakilatu Ummu, möge deine Mutter um ihn weinen, trauern. Also hat in dieser Sache gesagt, nein. Bei Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, ein anderes Buch, ein Hadith mit einer sicheren Überlieferung, dass ein Mann zu Ibn Abbas radiallahu anhu gekommen ist und gesagt hat, ja, Abel Abbas, ich hielt um die Hand einer Frau, die ich sehr geliebt habe. Ihre Mutter hat sich aber geweigert, dass ich sie heirate und sie hat einen anderen Mann geheiratet. So aus Eifersucht habe ich mein Schwert genommen und habe sie getötet. Gibt es Taube für mich? Sagte Ibn Abbas, ja, es gibt Taube für mich. Jetzt jemand, der vielleicht kein Wissen hat, würde sagen, Ibn Abbas, einmal sagte ja, einfach einmal sagte nein. Wie in Ramadan ist ein Mann zu Rasulullah sallam gekommen, sagte ja, Rasulullah, darf man, wenn man fastet, seine Frau küssen? Sagte ja. Ein anderer Mann ist gekommen und hat gesagt, ja, Rasulullah, darf ich meine Frau küssen während des Fastens? Die sagt nein. Du und ich, weil wir kein Wissen haben, würden sagen, warum sagt der Rasulullah sallam mal ja, mal nein, durcheinander? Nein, nein. Als er danach gefragt wurde, hat er gesagt, derjenige, der erste Mann war ein alter Mann. Der war schon standhaft. Ich wusste, dass es nur beim Küssen bleiben würde. Der andere war gerade verheiratet. Also habe ich ihm direkt von Anfang an gesagt, stopp, hier ist die Tür geschlossen. Das ist, worüber gleich wir reden würden, heißt Fiqh und Nafs, gleich reden wir schon. Also, Ibn Abbas sagt, ich habe zu dem Ersten gesagt, es gibt keine Taube für ihn. Warum? Weil er sagte, als dieser Mann zu mir gekommen ist und fragte mich, gibt es Taube für denjenigen, der einen Gläubigen tötet, sah ich das Böse in seinen Augen. Und ich wusste, dass er noch nicht getötet hat. Er hat vorzutreten. ابن عباس شيك تمنع انت دي زمان und so war es. Diese Mann hatte vor, jemand zu töten. Also wollte ihn von Anfang an diese Tür schließen. Bei dem anderen Mann, der diese Frau getötet hat, sagte, ich habe die Tränen der Reue in seinen Augen gesehen. Wollte ich. Ha? Deshalb heute ist es sehr wichtig, dass wir niemand vor der Barmherzigkeit und der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala abschließen. Dir und mir ist das nicht gestattet, zu jemandem zu sagen, du bist ein Höllenbewohner. Und dir ist das nicht gestattet zu sagen, du bist ein Paradiesbewohner. Außer du seist ein Prophet. Und wir wissen, dass nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Propheten mehr sind. Und kommen werden. Das ist, was wir aus diesem Hadith erstmal lernen. Und Ibn Abbas zitierte die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. Fünf Strafen für denjenigen, der einen Mu'min absichtlich tötet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der absichtlich einen Mu'min tötet, seine Belohnung ist die Hölle, weil er ist Hölle. Das zweite, جزاؤه جهنم خالدا فيها. Er wird ewig dort bleiben. وغضب الله عليه وعياذ بالله. Allah ist zornig auf ihn. والله العظيم, wenn Allah auf dich zornig ist, da kann dich auf dieser Erde nichts retten. Da kannst du in den Berg gelaufen. Da kannst du dich verstecken, wo du willst. Vor Allah kann dich niemand richten. ومن يجيب. Wer kann dich vor Allah retten? Niemand. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, er hat sein Allah Zorn auf sich gebracht. Das ist das Erste. Das Zweite sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er hat ihn verflucht. Was heißt dieses Verfluchen im Koran? Wenn du tust, wala'na, das heißt, er hat ihn von seiner Barmherzigkeit entfernt. Wala'iyazu billah. Und die fünfte Strafe, wa'a'adda lahu 'adaban 'azima, und er bereitete für ihn eine gewaltige, schmerzhafte Strafe. Für denjenigen, der einen Muslim getötet. Und Ibn Abbas sagt zu diesem Vers, das ist das Letzte, was offenbart worden ist, und es kam keine Eier danach, die dies aufgehoben hat. Also achte darauf. Und bei Imam Ahmed in seinem Musnad sagt, bei Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Aufstehung gibt es drei Verhandlungen. Eine Verhandlung, Allah vergibt ihn. Eine Verhandlung, Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn nicht einfach so durchgehen. Und eine Verhandlung, wird Allah subhanahu wa ta'ala niemals demjenigen vergeben. Das erste, Ash-Shirk. Wir wissen, dass Shirk alle Hasanat, die du machst, kaputt macht. Es lässt nichts Gutes. Deshalb sagt Allah, wie bei Bukhari im Koran, in der Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Abdi, guck mal, was für eine Ayah. Hoffnung für jeden Menschen. Egal wie viel Sünden du gemacht hast, solltest du an die Barmherzigkeit Allah und die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala nicht bezweifeln. Allah hat die Barmherzigkeit in 100 Teilen geteilt. Eine ließ er auf die Erde und 99 Stück Teile ließ er im Himmel für Yawm al-Qiyamah. Sogar das Pferd hebt sein Bein, um sein Neugeborenes nicht zu verletzen. Guck mal, subhanallah. Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt bei Bukhari, wie bei Bukhari überliefert, Abdi, mein Diener, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Wenn du zu mir gekommen bist und du hast auf jedem Flecken dieser Erde Sünden gemacht und du kommst zu mir und du hast mir keine Gottheit zur Seite beigesandt, vergebe ich dir und es macht mir nichts aus. Jetzt Frage, ein bisschen Wissen. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, وَلَا أُبَيْهِ. Und kennt ihr in einem Koran-Vers, sagt er, وَلَا يَخَفُ عُقْبَهِ. Warum? Warum sagt Allah das? Eine Frage an euch. Eine Minute habt ihr Zeit. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich vergib ihm und es macht mir nichts aus? Warum? Versucht. Ich gebe euch eine Minute. Will das jemand versuchen? Damit der Diener versucht. Ja, aber da ist keine Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala hier zeigt seine Macht. Er sagt, es macht mir nichts aus, jemand zu vergeben, der so viele Sünden gemacht hat. Aber warum sagt er, es macht mir nichts aus? Weißt du warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht danach gefragt wird, was er tut. Wie er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala muss nicht Angst haben mit den Konsequenzen, muss er nicht rechnen. Du, ja, aber Allah nicht. Deshalb sagt er, wala ubel, es macht mir nichts aus. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'al. Er wird nicht gefragt, was er tut, aber du wirst gefragt, was du tust. Jetzt gehen wir zum zweiten Schritt. Dieser Mann hat 99 Seelen getötet. Und bestimmt viele Leute von euch fragen sich jetzt zu sagen, mein Gott, wie kann ein Mensch so viele Seelen getötet haben? Menschen, hat er ein totes Herz? Ich sage dir, unter uns Muslimen gibt es Leute, die töten noch. Aber weißt du wie? Weißt du wie? Indem sie anderen Menschen den Weg zum Islam nicht zeigen. Indem sie die Tore der Hoffnung schließen. Wie eine Schwester, die ganze Zeit jetzt im Internet schreibt, sagt, der ist Kafir und der ist Kafir und der ist Kafir und dieser Kafir. Alle sind Kuffar. Sie ist die Einzige, die ins Paradies gehen wird. Ha? Subhanallah. Wie viele, subhanallah, ein Satz, den ich letzte Woche gehört habe. Auf der einen Seite hat es mich traurig gemacht, aber auf der anderen Seite hat es mir Kraft gegeben. Väter, die an Allah und seinen Propheten Muhammad s.a.w. glauben, Allah nur weiß das, verbieten ihre Kinder in die Moschee zu gehen, mit der Begründung. Sollen wir unseren Kindern die Religion von einem Palästinenser beibringen lassen? Allah. Als ich das gehört habe, war ich ein bisschen traurig. Aber danach habe ich an Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedacht. Sagte er, Yawm al-Qiyamah wird der Prophet kommen. Mit ihm ist eine Gruppe. Und ein anderer Prophet kommen. Mit ihm sind drei Leute. Oder ein Mann. Und ein Prophet wird kommen. Und ein Mann ist hinter ihm. Allein. Der hat da gemacht. Der hat alles getan. Keiner hat an ihn geglaubt. Und ich muss die Worte von Abu Hussein wieder zitieren. Wie er sagt, ist mir egal, ob jemand nur ein einziger hier sitzt. Ist mir egal, ich mache mir das. Und er hat noch gesagt, Abu Hussein, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen, hatte gesagt, ein praktizierender Muslim ist besser als 100 Muslime. Jemand, der wirklich seine Religion praktiziert, ist besser als 100 Muslime, der auf der Straße nur Fassad vorbei. Aber siehst du, wo ich da diese Wunde, die da am Bluten ist? Subhanallah. Wo kommt Ibn Abbas her? Wo kommt Salman al-Farsi her? Wo kommt Imam Ahmad her? Wo kommt Sa'id al-Musayyib her? La ilaha illallah. So weit sind wir gekommen, dass wir uns voneinander aufschließen? La hawla wa la quwwata illa billah. Aber alhamdulillah. Wa laula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard. Dieses, ich gebe dir ein Beispiel dafür. Du und ich als Gläubige brauchen jemanden, der uns ein bisschen in die Enge treibt. Wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen fertig macht. Wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen auslacht. Weißt du warum? Weil wenn das nicht wäre, dein Iman werde direkt in den Keller sinken. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es so vorbestimmt. Wenn du den Iman angenommen hast und wenn du deinen Bart wachsen lässt und wenn du in die Moschee gehst und dieser Dunya sagst, tschüss, werden Leute dich in die Enge treiben. Damit dein Iman stark bleibt. Viele Leute, glaub es mir, nachdem die den Iman angenommen haben, sind jetzt hell, ist bereit, er hat Geduld. Würde ihn keiner einengen, würde er entscheiden, wirklich am nächsten Tag seinen Bart rasieren und dann irgendwo hingehen. Also, wenn dir was Schlimmes passiert, hab Geduld. Gestern kam ein Bruder, der hat ein Problem, ist Moslem geworden, hat viele Probleme mit seinen Eltern und so. Dann habe ich ihm gesagt, jedes Mal, wenn du Angst hast und hast das Gefühl, dass deine Eltern dir Stress machen, denk an Nuh, der seinen Sohn zusehen musste, wie er vernichtet wurde. Denk an Nuh und Lut, wie er Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Frauen sagt, guckt nicht nach hinten, geht einfach geradeaus. Denk an die Salihin, denk an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Vater und seine Mutter. So ist es im Leben. Willst du den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala? Er ist kostbar. La ilaha illallah ist nicht nur Worte, die du in deinem Herzen. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala prüft auch die Menschen. Weißt du, diese Muslime, die den Iman angenommen haben, die Christen waren vorher und sind Muslime geworden. Weißt du, wenn sein Vater die ganze Stadt gehört und sein Vater ist Kafir und der stirbt, er darf von ihm keinen Cent annehmen als Erbe. Kannst du dir das vorstellen? Warum? Es ist ein Zeichen dafür, dass deine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala richtig ist oder nicht. Wir gehen weiter. Dieser spürte einen Schmerz in seinem Herzen, er will Tauben machen. Und ein Sahabi sagte goldene Worte, Sa'd ibn Mu'az, sagte, Rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisara khayrun min ta'atin awrathat istikbara wa liyaz billah. Sagte, lieber eine Sünde, die dir sozusagen ein Schmerz zufügt, eine Erniedrigung, dass du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt fühlst und immer Angst hast, dass er dich bestraft, als dass du ein Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber bist und fühlst dich, als wärst du der Einzige auf dieser Erde, der ins Paradies geht. Und Ibn al-Qayyim sagt in dieser Angelegenheit, wie oft haben Menschen Sünden begangen und diese Sünde hat sie zum Himmel gehoben. Allah. Deshalb im Islam ist Riya eine sehr schlechte Sache. Viele Menschen beten heute, kommt der Moschee. Haben Sie mich gesehen? Gucken Sie mich an. Allah, Allah. Wer steht neben mir? Wenn er runtergeht, haben Sie? Oder wenn er, gehen wir vorbeten. Natürlich gehe ich vorbeten. Ich bin Allah. Und war meine Stimme gut? Die Ayat, die ich ausgesucht habe, waren sie gut? Weil er so will. Als er Sadaqa gegeben hat. Und? Wie war's? War es gut, dass ich das gemacht habe? Er will immer die Belohnung von den Leuten haben. Warum betest du? Weil Allah es mir befohlen hat. Was noch? Stopp. Wenn du anfängst, weil Allah, ich fühle mich gut und hast schon verloren. Warum hast du deinem Bruder, der gerade dir einen gescheuert hat, vergeben? Ich will die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Was noch? Stopp. Nicht mehr. So ist es. Nur für Allah tun wir was, für niemand anderen auf dieser Erde. Jetzt, dieser Mann, nachdem er diesen Schmerz in seinem Herzen gespürt hat, geht und fragt die Leute, gibt es jemanden, der mir einen Ratschlag geben kann? Den Gelehrtesten auf dieser Erde. Guck mal, die allgemeinen Leute, wo haben sie ihn geschickt? Zu einem Rahib. Da fängt schon das Problem an, um die Angelegenheit kompliziert zu werden. Weil heute, wer ist Gelehrter und wer ist jemand, der kein Wissen hat? Jemand, der bis in seine Klamotten kurz ein Bart hat, ist schon bei den Leuten gelehrt. Also haben sie ihn zu jemandem geschickt, der was? Er ist ein Diener. Wenn du ihn siehst, sag Mashallah, der sieht von außen so, als wäre er Gelehrter. Aber ist nur jemand, der sich an die Grenzen Allahs hält. Ging dahin, sagte er, nachdem ich 99 Seelen getötet habe, gibt es für mich Taube? Stopp. Lass uns mit dieser Situation erstmal zu euch kommen, damit wir verstehen. Für Prolaps, dieser Gelehrte oder dieser Abid hat zwei Fehler gemacht schon von Anfang an. Er hat was gesagt, wonach er kein Wissen hat, weil er gesagt hat, gibt es Taube für mich? Hat er gesagt, nein. Das ist schon ein Fehler. Das zweite, er hat keine Ahnung, was die Psyche der Menschen angeht. Wenn der Mann zu dir kommt und sagt, ich habe 99 Seelen getötet und so, dann wirst du ja wissen, dass dieser Mann, er wird nicht mit der Wimper zucken, um dich abzutöten. Oder? Dann hättest du vielleicht sagen können, weißt du, ich frage erstmal nach. Ich gucke mal vielleicht da. Nein, er hat ihm gesagt, nein. Warum? Das ist die Natur der Leute, die Allah dienen und fürchten. Dass sie es nicht mögen oder die kommen nicht damit zurecht, wenn einer Sünden macht. Und teilweise verbieten sie sich Sachen, die normalerweise halal werden. Geschweige, wenn es wirklich verboten ist. Ich gebe dir ein Beispiel über Abu Hanifa. Rahimahullah wa rahmatullah. Dieser Abu Hanifa, dieser Großgelehrte, eines Tages kommt ein Mann zu ihm und sagt ihm, meine Ziege ist geklaut worden. eine Ziege, ein Tier von ihm ist geklaut worden. Was soll ich machen? Sagt er. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich entschädigen und Geduld geben. Was hat Abu Hanifa gemacht in dieser Situation? Er ging zu einem Züchter und fragte ihn, wie lange lebt eine Ziege? Sagte ihm, ungefähr 10 Jahre. Abu Hanifa hat sich verboten, das Fleisch einer Ziege zu essen, bis diese 10 Jahre vergangen sind. Verstehst du, was ich meine? Dass die Natur eines Menschen, der Allah dient und liebt, ist so, dass er es nicht mag, wenn er Sünden auf der Straße sieht. Jemand kommt zu dir und sagt, ich gehe in die Disco. Auzubillah. Oder du bist auf der Straße oder bist irgendwo, siehst jemand Hand in Hand mit deiner Frau. Gehst nach Hause, gelb angelaufen. Was mit dir? Ich habe gerade jemanden gesehen mit seiner Frau. Und jetzt schämt er sich. Warum? Das ist die Natur des Menschen, der Allah fürchtet. Er mag das nicht, anderen zu sehen, die Sünden machen. Dieser Priester ist jemand, der sich von den Leuten zurückgehalten hat. Enthaltsam. Als dieser Mann zu ihm gekommen ist und sagte, ich habe 99 Säcke getötet, bei ihm ist eine Sicherung. Verstehst du? Ja, wie? Du hast 99 Säcke getötet. Sagte natürlich, nein, hier raus, hast du nichts zu suchen. Nahm sein Schwert und hat ihn getötet. Verstehen, wie das ist? Und gleich, inshallah, kommen wir dazu, Fiqh al-Nafs ist bei den Gelehrten so wichtig. Und du wirst merken, wenn du einen Gelehrten anrufst, der nur hinter seinem Schreibtisch sitzt, wirst du ganz andere Fatwa bekommen, als jemand, der unter den Leuten lebt. Warum? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jemand, jetzt eine Frau ruft mich an, sagt, Allah, mein Mann hat mich geschlagen und was soll ich machen? Ich frage direkt immer, ist das erste Mal oder wie lange? Wenn ich höre, dass ich schon das 7., 8. Mal, ich sage, aha, stopp. Diese Frau ist nicht in der Lage, Schluss zu machen. Die ist nicht in der Lage, sich zu trennen. Verstehst du? Weil wäre sie in der Lage, hätte sie mich gar nicht angerufen. Sie will von dir nicht hören, mach Schluss, geh. Das will sie nicht hören. Sie will hören, mach Mitgebete. Bete für Allah. Bitte Allah für deinen Mann, dass er ihn recht leitet. Hab Geduld, verstehst du? Die will fragen, wenn ich mich gedulde, kriege ich eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie wir, wenn jemand zu uns kommt und das sagt. Heute, wir sehen viele Jugendliche, die auf der Straße sind. Du und ich, unser Herz brennt. Wir wollen diese Jugendlichen in den Schnee kriegen. Aber viele Leute, wenn du da hingehst, oder er kommt und fragt dich was. Wenn du mit der Hammermethode kommst, du kriegst bei diesem Jungen nichts. Verstehst du? Deshalb Fiqh al-Nafs bei den Gelehrten ist sehr hoch angesehen. Also, dieser Priester hatte kein Fiqh al-Nafs. Und die Gelehrten haben gesagt, die Art und Weise, wie er gehandelt hat, ist ihm, war sein Tod. Jetzt dieser Mann, subhanallah, trotzdem fragt immer noch, zeigt mir den Gelehrtesten dieser Erde. Jetzt gebe ich dir ein bisschen, inshallah. Die Gelehrten sagen, Husnus-Su'al, Nisfulay. Die gute Frage ist die Hälfte des Wissens. Das heißt, die Antwort ist die andere Hälfte des Wissens. Und das Verhältnis der Frage und der Antwort ist wie das Verhältnis mit der Stimme und dem Echo. Wie ist das zu verstehen? Ich gebe dir ein Beispiel. Man hat erzählt, dass ein junger Mann im Wald gegangen ist. In den Wald. So ein bisschen spazieren, wollte irgendwas machen. Plötzlich hört er Geräusche. Sagt er, hallo. Ganz laut. Kam die Stimme zurück. Hallo. Ist da jemand? Kam die Stimme zurück. Ist da jemand? Wer ist da? Kam die Stimme zurück. Wer ist da? Hallo, wie heißt du? Hallo, wie heißt du? Kam immer zurück die Stimme. Bist du blöd? Kam die Stimme zurück. Bist du blöd? Dieser Mann ist richtig ausgeflippt, suchte einen Stock und ging in den Wald suchen, hat niemanden gefunden. Geht nach Hause richtig sauer. Seine Mutter merkt, dass dieser Junge richtig sauer ist und fragt, was ist mit dir so? Sagt die Mutter, war gerade blöd im Wald. Ich habe gefragt, wer bist du? Sagt mir, wer bist du? Sagt, bist du blöd? Sagt mir, bist du blöd? Seine Mutter fing an zu lächeln und sagte, Sohn, du warst alleine da. Aber hättest du Gutes gesagt, hättest du Gutes gehört. Verstehst du? Das ist das Verhältnis zwischen Frage und Antwort und Stimme und Esche. Also Asot wa Asot. So ist es. Dieser Mann hat eine sehr gute Frage gestellt. Zeigt mir den Gelehrtesten dieser Erde. Haben Sie ihn bei der zweiten nach einem Diener, Allah subhanahu wa ta'ala, aber er war ein Gelehrter. Und Rasul hat ihn in diesem Hadith Gelehrter genannt. Guck mal jetzt der Unterschied zwischen diesem Mann und diesem Mann. Kommt er, ich habe 99 Serben getötet. Gibt es aber für mich 3 Stufen. Achtet darauf. Na. وَلِحَكْ مَنْ يَحْجُبُ عَنْكَ رَحْمَةُ اللَّهِ اخرج إلى بلد كذا وكذا فإن هناك أناس يفعلون الخيرات فاعمل معه. الله أكبر. Dieses nennen die Gelehrten جواب الحكيم. Eine Sekunde. Ich habe 99 Seelen getötet. Gibt es Taube für mich? Sagt er ja. Und er sagte, wehe dir. Wer ist in der Lage, dich von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala aufzuschließen? Drittens, geh zu einem Dorf so und so, und in einer Erzählung ist das Nasra, dieses Wort heißt Nasra, geh dahin, dort gibt es rechtschaffende Menschen, tu mit ihnen gute Taten. Die Gelehrten nennen das Jawab al-Hakim. Achtet mal darauf, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich habe das und das getan, gibt es dabei für mich? Du sagst ihm nur, ja. Denkst du, dass dieser Mann aus dieser Sache rausgekommen ist? Nein. Erstmal hat er ihm Hoffnung gegeben, egal und wie schlimm deine Sünden sind, Allah ist allvergeben. Das ist wichtig, dass wir den Menschen Hoffnung geben. Dass wir den Menschen Hoffnung geben. Komm zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird dir vergeben. Allah nimmt deine Reue an. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sprich, ja Muhammad, sag ihnen, o ihr diejenigen, die sich gegen ihre eigenen Seelen vergangen haben. Und hier, in diesem Vers, ist das zu verstehen. Er hat eine Sünde begangen und noch eine Sünde begangen und noch eine Sünde, er hat keine Reue gemacht. Immer weiter und weiter. Diese Menschen, sag ihnen, sie sollen an der Barmherzigkeit und Vergebung Allahs nicht zweifeln. Allah vergibt alle Sünden. Jetzt nur ein Tipp. Wenn wir diesen Vers jetzt lesen, Allah subhanahu wa ta'ala auf der anderen Seite sagt, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Und auf der anderen Seite, also Allah vergibt es nicht, wenn man ihn Gottheit zur Seite stellt. Und dann liest du in Surat al-Zumar, Allah vergibt alle Sünden. Wie können wir diese Ayah und diese Ayah vereinbaren? Das heißt, auch selber in dieser Ayah Surah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa la in ashrakta la yahbatanna ahlak. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden vergibt, außer des Schirk. So ist zwischen dieser Ayah und dieser Ayah zu verbinden. Damit keiner jetzt kommt und sagt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier im Koran, er vergibt alle. Und es gibt Leute, die wirklich in den Koran, die zweifeln daran. Und sie wollen, dass wir auch daran zweifeln. Oder jetzt wieder. Was habt ihr im Koran? Einmal sagt Allah das und einmal sagt Allah das. Subhanallah. Und eine andere Frau sagte sie, Allah braucht dreimal sich zu entscheiden, bis er Alkohol verbietet. Also kann der Koran nicht richtig sein. Oder er ist wieder. Der wieder recht klar. Wir kommen jetzt zu diesem Jawab al-Hakim. Die weise Antwort. Ich gebe euch ein Beispiel aus Hadithen des Propheten, wie er den Leuten geantwortet hat. Und wie wir gerade gesagt haben, wenn jemand zu dir kommt, warum hat dieser Gelehrte zu ihm gesagt? Welcome. Erstmal wollte ihm Hoffnung geben. Egal wie groß deine Sünde ist, wenn du Reue machst, Allah vergibt es. Zweitens hat er ihm gesagt, geh zu einem Dorf, dort gibt es Menschen, die gute Taten tun. Warum? Weil derjenige, der eine Taube macht, gibt es 3 Voraussetzungen dafür, die sehr wichtig sind. Erstens, Einsicht haben, dass das, was ich getan habe, ein Fehler ist. Allah gegenüber subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dass du sagst, das, was ich getan habe, das will ich nie wieder tun. Und drittens, dass du gute Taten verrichtest. So, jetzt dieser Mann kommt aus einem Dorf, wo er neu Gott sich Seelen getötet hat, was sagt uns das? Dass er in einem Dorf gelebt hat, wo keiner ihn daran hindern konnte. Keiner war in der Lage, ihm zu sagen, stopp, was machst du da? Schon beim Ersten. Nein, er hat weiter und weiter und weiter gemacht. Also, dieser Mann muss von diesem Dorf weg. Und Al-Hijra im Islam ist Pflicht für jeden Moslem. Nachdem der Rasul Hassan al-Makka erobert hat, sagte er, Hijra tabad al-Fat. Walakin Hijratu ila yawm al-Qiyam. Eine Hijra von den Sünden zu der Tat, guten Tag. Eine Sünde, die du gemacht hast, weg von dir, eine andere. Sogar die Gelehrten haben darüber gesprochen, wenn jemand mit einer Frau verliebt ist. Ja, dann alle haben mit ihm gesprochen, er kam von ihm nicht weg. Eines Tages hat er gesagt, ich mache Tawaf. Sie haben gesagt, dieser Mann muss die Stadt verlassen. Fatwa von den Gelehrten sagen, am besten verlässt er diese Stadt. Wisst ihr warum? Sagen sie, dieser Mann, subhanallah, gestern hat mir jemand das so beschrieben. Dieser Mann würde es auch kümmern. Die Eisdiele. Das war das erste Mal, wo ich es kennengelernt habe. Guck mal an diese Bushaltestelle, das war das erste Mal, wo wir Händchen gehalten haben. Siehst du diesen Baum, da haben wir da ein Herz, ein Herz da eingeschnitzt. Ein Pfeil nach oben, ein Pfeil nach unten. Erinnerungen an die Sünde. Verstehst du? Wie derjenige, der vor eine Disco gegangen ist und so, jedes Mal, wenn er in die Moschee gehen will, guckt er da. Wenn sein Herz lebt, würde er weinen, dass er es getan hat. Aber wenn sein Herz larifare ist, dann ist er, ach, damals, wie schön war unsere Zeit, als wir gedanzt haben. Ha? So ist es. Deshalb die Gelehrten sagen, du musst den Ort, an dem du lebst, wo du nicht in der Lage warst, von deinen Sünden wegzukommen, musst du den Platz verlassen. Jawab al-Hakim. Dieser Jawab al-Hakim lehrte uns der Prophet Muhammad s.a.w. In einem Hadith, als der Prophet Muhammad unterwegs war, sah er eine Gruppe von Leuten. Sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, wer seid ihr? Sagten sie, wir sind die Muslime. Wer bist du? Sagte, ich bin der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Eine Frau, als sie gehört hat, dass das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, trug ein Kind an ihrem Arm. Hob sie ihn nach oben und sagte, ja, Rasulallah, ali hada hajj. Muss dieser eine Pilgerfahrt machen? Oder ist es in Ordnung, wenn ich ihn nicht zu Pilger nehme? Sagt Naam walakin Hajj. Ja, und für dich gibt es eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber guck mal, er hätte einfach sagen können, ja, und das, ihre Frage wäre beantwortet, oder nicht? Aber nein, er hat sie noch dann motiviert. Du kriegst eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. In einem anderen Hadith, über Abi Huraira, gab es Leute, die auf dem Schiff gearbeitet haben und die waren immer auf dem See. Sie hatten aber immer Wasserknappheit. Jetzt waren sich nicht, immer wollten sie Wudu machen und so, gab es ein Problem mit dem Wasser. Dann hat Abu Huraira gefragt, ja Rasulallah, dürfen wir Wudu machen mit dem Wasser des Meeres? Sagte, huwa tahuru ma'u wal hilu mitad. Subhanallah, ja Rasulallah, ich meine, der Mann hat nur gefragt, dürfen wir mit dem Wasser unser Wudu machen? Sagt er, dies ist derjenige, sein Wasser ist rein. Und die verendeten Tiere sind halal für euch. Warum? Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verboten hat, dass wir die verendeten Tiere essen. Hurrimat alaykum al-maytatu wad-dama. Euch wurde verboten, das verendete Tier, das Blut. Wenn ein Tier, du siehst das unterwegs, seine Seele hat seinen Körper verlassen, darfst du es als Moslem nicht essen. Außer vom Wasser. Aber guck mal, was du sagst. Einerseits gibt ihm das und andererseits gibt ihm noch eine Sache dazu. Das nennt man im Islam bei den Gelehrten Jawab al-Hakim. Jawab al-Hakim. Dieser Gelehrte kannte die Problematik dieses Mannes und hat ihm eine sehr gute Medizin gegeben, eine Spritze. Viele Menschen heutzutage sind nicht in der Lage, diese Spritzen zu geben. Viele Jugendliche, viele Menschen sind auf der Straße. Uns fehlen die guten Worte, Leute in die Moschee zu locken. Uns fehlt die Motivation. Viele, viele Leute stempeln andere Leute ab. Ja, ich habe vor, ich habe Allah für Allah in diesem Ramadan. Und Alhamdulillah, ich merke das. Ja, gestern war ich in Düsseldorf auf einen Vortrag gegeben. Da kam ein junger Mann zu mir, der hat mich umarmt und Tränen waren in seinem Augen. Und sagte zu mir, Mohammed, verlass uns nicht. Das wollen wir, dass die Leute Allah lieben. Und dass er, wenn er was Falsches getan hat, dass er merkt, ich bin noch nicht verloren. Allah wird mir vergeben. Und subhanallah, ein anderer kam zu mir und sagte, Mohammed, du hast heute den ganzen Tag gesprochen, als Kind, als hättest du meine Lebensgeschichte vorgetragen. Subhanallah. Für Ramadan habe ich vor, dass wir, wenn wir in die Moschee gehen, dass wir wirklich mit den Leuten reden, mit den Jugendlichen, die sehr selten in eine Moschee gehen, dass wir versuchen, sie zu fragen, wo liegen eure Probleme? Und inshallah haben wir auch vor, ins Gefängnis zu gehen. Wir wollen versuchen, unsere Brüder rauszuholen. Es ist nicht schlimm, dass du eine Sünde begehst. Es ist schlimm, dass du nichts dagegen tust. Es ist schlimm, dass du nicht daran denkst, dass du eines Tages vor deinem Herrn stehen wirst. Ich meine, was hat euch so überheblich gemacht, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber? Was? Weil er dir Zeit gegeben hat? Weil er dich nicht sofort bestraft hat? Subhanallah. Wallahi al-Azim, es wird einen Tag geben, da wirst du dir in die Hände beißen. يَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ. Du wirst ihm in die Hände weisen. Hätte ich bloß gehört, hätte ich bloß diese Nasiha mal angenommen, hätte ich bloß an dem Tag, als die Jungs auf dem Weg zur Moschee gegangen sind, hätte ich doch Schluss gemacht an dem Tag mit dieser Frau, die mein Leben zerstört hat. Und wäre ich auf ihn gegangen. Aber an diesem Tag, da kannst du nichts mehr daran erinnern. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سُبْحَانَ وَتَعَالَى. Weder dein Geld noch dein Besitz werden dir was bringen. Deine Kinder. Außer du kennst du Allah subhanahu wa ta'ala mit einem reinen Herz. Subhanallah. Und Qalbin Munim, ein Herz, was reumütig ist. Subhanallah. Was für schöne Eigenschaft. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also, dieser Mann hat diese Nasiha bekommen von diesem Gelehrten. Und wir haben gerade erklärt, dass diese Antwort nennen die Gelehrten Jawab al-Hakim. Jetzt geht er zu dem Ort, an dem er gute Taten tun sollte und wird dort erstirbt auf dem Weg. Und subhanallah, wenn ich überlege, dass dieser Mann gerade macht eine Tauba und direkt kurz danach stirbt, was für ein schönes Ende. Was für ein schönes Ende. Und davor sollten wir uns wirklich in Acht nehmen. Ein schlimmes Ende. Sei dort, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat, zu sein. Und du solltest niemals dort sein, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat, zu sein. Wenn ich überlege, jemand ist gestorben in der Disco. Haben wir oft das gehört, dass eine Disco zusammengestürzt wird? Ist am Dancen. Und dann fällt die ganze Moschee, die ganze Disco zusammen, bricht die zusammen. Jemand ist mit seiner Freundin unterwegs, macht einen Unfall. Was willst du Allah sagen? Hast du eine Antwort bereitet? Ich frage mich, haben die Menschen schon Antworten parat? La ilaha illallah. Was für ein schönes Ende. Er macht eine Tauba und ist auf dem Weg zu einem Ort, wo er gute Taten machen kann. Allahu Akbar. Dort kommt das, was Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, jeder von uns wird sterben. Diese Welt, in der wir leben. Innama dunya khayal. Batun. Sawfa yafut. Laysa lil insani fiha. Ghayra taqwa Allah yafut. Diese Welt ist nur ein Schleier. Ein Schleier, der dich betrügt. Für diesen Menschen heute auf dieser Erde und jederzeit gibt es nur eine gute Sache, die sie machen können. Allah gegenüber Taqwa vollziehen. Was ist Taqwa? Taqwa, sagen die Gelehrten, Jima'u kulli khayr. Alles, was du gut tust, um Allahs wollen zu erlangen, ist Taqwa. Abu Huraira hat das übersetzt, als würdest du auf einem Feld gehen, in dem Pflanzen mit Dornen, und du passt immer auf, dass keine dich biegt oder dir wehtut. Das ist Taqwa. Subhanallah. Nun kommen die Engel der Strafe und die Engel der Barmherzigkeit streiten sich um einen Mann, der 99 Seelen getötet hat. Subhanallah, wie sieht dieser Hadith aus? Wie sieht dieser Mann aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich einmischt? Sagt zu dieser Erde, entferne dich und zu anderen Erde, komm näher. Er schickt extra einen Engel runter. Mir kommt ein Sinn in dieser ganzen Sache. Weißt du, als dieser Gelehrte ihn geschickt hat zu diesem Dorf, damit er gute Taten tut, zeigt, dass diese Erde, wir brauchen die gläubigen Menschen. Und ohne sie kann dieses Leben auf dieser Erde bitter werden. Der Mensch wurde geboren mit einer Eigenschaft: Macht. Er will Macht haben. Er möchte und er möchte. Und wenn er Macht hätte, würde alles machen, was du dir gar nicht. Deshalb diese Erde, auf der wir leben, wir brauchen die gläubigen Menschen. Die Menschen, die denjenigen an der Hand anpacken und sagen, das, was du tust, ist nicht gut. Menschen, die Allah lieben und zeigen, dass sie Allah lieben. Subhanallah. Und diejenigen, die Allah lieben und fürchten, das sind die Menschen, die heute auf dieser Erde vermieden werden. Das sind die Menschen, die man aus dem Weg geht. Ach, extrem. Der ist extrem. Subhanallah. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen. Ich sagte, ihr Muslime, ihr seid extrem. Ich sagte, nur weil das war Allah nicht recht leiden. Lass uns zwei Worte reden. Warum bin ich extrem jetzt? Ich sagte, dein Bart ist extrem. Sag mal, die Hälfte von den Motorradfahrern haben Werte. Und sogar noch viel heftiger als meine. Warum sind die nicht extrem? Mit ihrem Alkohol und diesem ganzen Saufen. Okay, er hatte keine Antwort darauf. Weiter. Sagte zu mir, ja, ihr verbietet euch, das darf man nicht. Sag mal, was machst du eigentlich Samstag, Sonntag? Sagte, ja, lecker, wie er schön. Hab ich gesagt, okay, und Sonntag, wenn du aufstehst, hast du einen Kater, ne? Dein Tag ist verloren. Ich gesagt, in der Nacht, anstatt mich zu besaufen, stehe ich auf und bete ich meinen Herrn an. Wo ist das Extrem? Keine Antwort. Einfach Worte, die sie nehmen. Subhanallah. Also, das wollte ich heute zeigen, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Das wollte ich zeigen, wie viel Weisheiten aus einem Hadith entnommen werden können. Subhanallah. Damit du und ich ein bisschen Respekt haben mit den Worten des Propheten Mohammed. Wir leben in einer Zeit, ich weiß, ich habe gehört, ja, kenne ich den Hadith, abzahlen. Und du hast diesen Hadith sozusagen genommen und beiseite getan. Beende ich diese Aussage mit einem Hadith von Ibn Abbas, bevor ich das vergesse, und das ist sehr wichtig. Als der Mann zu Ibn Abbas gekommen ist, wir haben ja gesagt, dass ein Mann war verliebt in eine Frau, wollte sie heiraten, ihre Mutter hat gesagt nein. Diese Frau hat dann einen anderen geheiratet, er ging dahin und hat sie getötet. Ibn Abbas sagt, ich habe die Tränen der Trauer in seinen Augen gesehen. Sagt er, wenn man einen Mensch tötet, gibt es Trauer für ihn? Sagt er, lebt deine Mutter? Subhanallah. Sagt er, nein, meine Mutter lebt nicht mehr. Sagt er, geh und tu alles Mögliche, was du kannst, um Allah zufriedenzustellen. Atta ibn Yasar, der diesen Hadith überliefert hat, sagte, ich fragte Ibn Abbas, radiallahu anhu, warum hast du ihn gefragt nach seiner Mutter? Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt, Wallahi, ich kenne keine Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala, die einem Menschen Allah subhanahu wa ta'ala so nah bringen, wie die Güte zu den Eltern. Allahu Akbar. Ibn Abbas ist der Meinung, hätte seine Mutter gelebt und er hätte sich angestrengt, seiner Mutter gegenüber gut zu sein, wäre seine Schuld damit getilgt. Allahu Akbar. Wie geht es dir mit deiner Mutter heute? Du, der Muslim, der fünfmal am Tag betet. Wie geht es dir mit deinem Vater? Subhanallah. Wallahi Azim, wir hören manchmal Geschichten von Eltern, sein Sohn schläft ihn. لا إله إلا الله سبحان الملك. فش دي فلوس اللي أنا قلتها من دائما تخيل في ناس تقتل الله سبحانه وتعالى فجيب بس بسيط كتاب ونش بدي أنا وأنا أنا أنا شو أنا زخ جيب نبدي وقتي بنت سبحان الله. دي أنتم هم زوا نشتغل الإسلام das Subhanallah, guck mal, das kleine Kind. Hast du jemals darauf geachtet? Das kleine Kind. Er stützt sich deinen Fuß oder seinen Kopf an der Wand. Komm, Baba, Baba, Aua! Du küsst die Stelle, die wehgetan hat, als wäre sie weg. Erlöscht. Subhanallah. Guck mal, was die Eltern mitbekommen. Eine Medizin. Dir tut dein Fuß weh oder dein Kopf weh, du küsst die Stelle, der Schmerz ist weg. Subhanallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت